Chris. Oben ist es zum Ersticken. Ich habe hier Grapefruitsaft gemacht für Georgie. Den hat er immer gern gemocht. Komm, nimm dir auch was. Mach dich doch fertig, bitte. Und warum schläft Vater immer noch? Wenn er Sorgen hat, schläft er. Vater und ich, wir sind einfache Leute. Wir kennen uns nicht aus. Du musst uns beschützen. Wovor? Steve hat bis zum letzten Tag der Verhandlung darauf bestanden, dass er in Vaters Auftrag gehandelt hätte. Wenn Sie das Verfahren wieder aufnehmen wollen, ich würde es nicht überleben. George ist einfach verrückt, Mutter. Wie kannst du ihn ernst nehmen? Diese Familie hasst uns. Vielleicht sogar Ann. Aber Mutter... Weil du alle Menschen liebst, glaubst du, sie lieben dich auch. Nur reg dich nicht auf, überlass alles mir. Wenn George nach Haus fährt, sag ihr, sie soll mitfahren. Wegen Ann mach dir keine Sorgen. Steve ist auch ihr Vater. Nun geh dich schon umziehen. Ach, du kannst dir nicht vorstellen, wie Menschen hassen können, Chris. Siehst du, Ann ist schon fertig. Wie geht's dir, Kate? Gut? Was liegt schon daran? Je schlechter es manchen Leuten geht, desto länger leben sie. Heute Abend sagen wir es ihr. Bestimmt. Wir wollen nur warten, bis sie in besserer Stimmung ist. Der Einzige, der sich nicht aufregt, ist dein Vater. Er schläft. Ich bin auch nicht aufgeregt. Nein? Nein. Wenn George einmal da ist... George kommt von meinem Vater. Ich glaube nicht, dass er mir seinen Segen bringt. Ach was. Chris, ich habe vorhin Sue getroffen, die Frau von dem Arzt. Warum hast du mir nicht gesagt, dass alle deinen Vater für schuldig halten? Was geht es uns an, was die Leute denken? Es ist mir egal, was die Leute denken. Ich nahm sogar an, dass auch du deine Zweifel hättest. Ich habe nie gesagt, ich hätte irgendeinen Verdacht. Niemand sagt das. Chris, ich weiß, wie sehr du an ihm hängst. Aber ich könnte... Glaubst du, ich könnte ihm verzeihen, wenn er sowas getan hätte? Ann, mein Vater ist unschuldig. Gut, Chris, gut. Ich bin gerade aufgewacht. Das wird ein Galaabend heute. Ann, wie fühlt man sich als verheiratete Frau? Weiß ich noch nicht. Chris, lass mir da keine Klagen kommen. Ich habe mir überlegt, Ann, dein Bruder George, ich möchte, dass du ihm in meinem Namen einen Vorschlag machst, wenn er kommt. Du sagst, es geht ihm nicht gut. Warum soll er sich in New York kaputt machen, wo die Konkurrenz so groß ist und einer dem anderen die Gurgel abschneidet, wo ich doch hier so viele Freunde habe. Ich stehe gut mit ein paar großen Anwälten in der Stadt. Ich könnte George hier eine Existenz aufbauen. Das ist nett von dir, Joe, sehr nett. Nein, nein, Kind, das ist gar nicht nett von mir. Ich will, dass du mich verstehst. Ich denke an Chris. Also, ich stell mir das so vor. Ihr werdet älter und dann wollt ihr das Gefühl haben, dass ihr etwas erreicht habt im Leben. Alles, was ich erreicht habe, ist mein Sohn. Ich bin kein großes Licht. In einem Jahr, das heißt in 18 Monaten, ist dein Vater ein freier Mann. Zu wem wird er kommen, Ann? Zu seinem Kind, zu dir. In dein Haus wird er kommen. Ein alter Mann, der nicht mehr recht bei Verstand ist. Das ist dann nicht mehr wichtig, Joe. Ich möchte, dass ihr beide, George und du, zu ihm geht, ins Gefängnis und ihm sagt, Vater, Joe möchte dich ins Geschäft zurückholen, wenn du herauskommst. Du würdest ihn wieder als Kompagnon aufnehmen? Nein, nein, nicht als Kompagnon. Ich gebe ihm einen guten Posten. Ich will, dass er weiß, Ann, jetzt, wo er noch im Gefängnis sitzt, soll er wissen, dass ein Posten auf ihn wartet, wenn er herauskommt. Das wird die Bitterkeit von ihm nehmen. Ein Mann wird versöhnlicher, wenn er weiß, dass ein Posten auf ihn wartet. Joe, du schuldest ihm nichts. Ich schulde ihm eine tüchtige Tracht Prügel. Aber er ist dein Vater. Dann verprügel ihn doch. Ich will ihn nicht im Geschäft haben. Warum muss N unbedingt den Stab über ihn brechen? Wenn Sie es nun mal so empfinden. Nein, nein. Was geht das dich an? Ein Vater ist ein Vater. So, ich gehe mich jetzt rasieren. Ich wollte dich nicht anschreien, Ann. Vergessen wir das Ganze, Joe. Na gut. Sie ist ein lieber Kerl. Rasier dich, ja. Gut. Ich hab das ganz vergessen. Hello. Ich hab Kate versprochen, sie für heute Abend zu frisieren. Hat sie sich schon gekämmt? Immer lustig, was, Lydia? Warum nicht? Also komm rauf und kämm meiner Kate das Haar. Es wird ein großer Abend heute. Sie muss schön sein dafür. Das soll sie. Also komm. Wo ist deine Mutter, Chris? Oben. Sie zieht sich um. Was ist los, Jim? Wo ist er? Ist George etwas zugestoßen? Ich habe ihm gesagt, er soll im Auto warten. Darf ich euch einen Rat geben? Lasst ihn nicht hier hereinkommen. Warum nicht? Ihr wisst, in was für einem Zustand Kate ist. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Bombe in ihrer Gegenwart platzt. Welche Bombe? Ihr wisst doch, warum er hier ist. Macht euch nichts vor. Er ist in einem tollen Zustand. Fahrt mit ihm irgendwo hin und sprecht mit ihm unter vier Augen. Er ist gekommen, um Anne nach Hause zu holen. Ihr wisst, was das bedeutet. Macht es woanders mit ihm aus. Ich fahre mit ihm irgendwo hin. Nein. Sei kein Idiot. Kein Mensch hat hier Angst vor ihm. Da kommt er ja schon. George! George! Na, was ist denn los mit dir? Warum bleibst du draußen im Wagen sitzen? Der Arzt hat gesagt, deine Mutter fühlte sich nicht ganz wohl. Da dachte ich... Sie würde dich auf jeden Fall sehen wollen. Wir warten schon den ganzen Nachmittag auf dich. Also dann... Bloß nicht aufregen, Kinder. Danke, Jim, dass du ihn hergebracht hast. Willst du einen Schluck Grapefruitsaft, George? Mutter hat extra welchen für dich hingestellt. Die gute Kate hat es nicht vergessen. Na, wie ist's dir gegangen, George? Setz dich doch. Kaum zu glauben. Was denn? Dass ich wieder hier bin. Du bist ganz schön nervös geworden. Aber einen Tag hinter mir. Was bist du jetzt? Boss? So weit habe ich es noch nicht gebracht. Und wie geht's dir als Rechtsanwalt? Solange ich im Krankenhaus lag und gebüffelt habe, sind mir die Gesetze ganz vernünftig vorgekommen. Aber seit ich draußen bin, merke ich nicht viel von Gesetzen. Die Bäume sind gewachsen. Stimmt doch, nicht? Was ist das? Der Sturm gestern Nacht. Das war Larrys Baum, weißt du? Hast wohl Angst, du vergisst ihn sonst. Was soll das heißen? Seit wann trägst du einen Hut? Seit heute. Ich habe beschlossen, von nun an wenigstens wie ein Anwalt auszusehen. Erkennst du ihn nicht? Den Hut? Es ist der Hut deines Vaters. Er will, ich soll ihn tragen. Wie geht es ihm? Er ist kleiner geworden. Kleiner? Ja, kleiner. Ein kleiner Mann. So geht es den Dummen, verstehst du? Gut, dass ich jetzt bei ihm war. Noch ein Jahr und es wäre nichts mehr von ihm übrig geblieben als ein Schatten. Was ist los, George? Was ist nicht in Ordnung? Was los ist? Zum Beispiel, dass man Leute, die man einmal reingelegt hat, zum zweiten Mal reinzulegen versucht. Was willst du damit sagen? Du bist doch noch nicht verheiratet, Anne, oder? George, bitte hör auf. Ob du schon geheiratet hast? Nein, noch nicht. Du wirst ihn auch nicht heiraten. Und warum nicht? Weil sein Vater deine Familie zugrunde gerichtet hat. Hör zu, George. Mach's kurz, Chris. Sag ihr, sie soll mit nach Hause kommen. Streiten wir uns nicht lange herum. Du weißt, was ich dir zu sagen habe. George, willst du hier den lieben Gott spielen? Ich? Das hast du schon immer gewollt. Du stürzt dich einfach in irgendwas hinein. Wie kannst du mit einem Satz alles entscheiden? Wenn du etwas vorzubringen hast, dann tu es wie ein zivilisierter Mensch. Willst du mich erziehen? George, was ist passiert? Als ich wegfuhr, hast du mich geküsst und jetzt... Seitdem hat sich mein Leben geändert. Nach deiner Abreise konnte ich nicht mehr arbeiten. Ich wollte Vater besuchen und ihm von deiner Heirat erzählen. Es schien mir unmöglich, es ihm nicht zu sagen. Er hat dich immer besonders lieb gehabt. Anne, wir haben etwas Furchtbares getan. Etwas, für das es keine Verzeihung gibt. Ihm nicht zu schreiben, nicht einmal zu Weihnachten. Ich habe ihn nicht ein einziges Mal gesehen, seit ich aus dem Krieg zurück bin. Anne, du weißt nicht, was wir diesem Mann angetan haben. Du weißt nicht, was geschehen ist. Doch, natürlich weiß ich es. Du kannst es nicht wissen, sonst wärst du nicht hier. Vater ging an dem Tag damals wie immer zur Arbeit. Der Vorarbeiter von der Nachtschicht kam zu ihm und zeigte ihm die Zylinderköpfe. Sie waren schadhaft aus der Maschine gekommen. Es war etwas nicht in Ordnung mit dem Verfahren. Also ging Vater gleich ans Telefon, rief hier an und sagte zu Joe, er solle sofort herüberkommen. Aber der Morgen verging, ohne dass Joe sich gezeigt hätte. Da rief Vater noch einmal an. Inzwischen hatte er bereits 100 schadhafte Teile. Die Armee drängte auf Material und Vater konnte keines liefern. Da sagte ihm Joe, am Telefon sagte er ihm, dass er solle den Sprung verschweißen, irgendwie verdecken, wie es eben ging, und liefern. Bist du jetzt fertig? Noch nicht! Vater hatte Angst. Er wollte unbedingt, dass Joe persönlich dabei wäre. Allein könnte er so etwas nicht machen. Aber Joe konnte nicht kommen. Er war krank. Plötzlich hatte er die Grippe. Plötzlich. Aber er versicherte, dass er, Joe, die volle Verantwortung übernehmen würde. Verstehst du, was ich dir da sage? Eine Verantwortung übers Telefon, die gibt es nicht. Ein Telefongespräch kann man immer ableugnen, wenn es zum Prozess kommt. Und genau das hat er getan. Das erste Mal war es allen klar, dass er log. Aber bei der Berufungsverhandlung glaubte man ihm, und so ist Joe jetzt ein gemachter Mann, und dein Vater ist der Dumme. Also, was wirst du jetzt tun? Sein Brot essen? In seinem Bett schlafen? Antworte mir, was willst du tun? Und was willst du tun, George? Ein Telefongespräch kann ich nicht beweisen. George, das Gericht... Das Gericht kannte deinen Vater nicht, aber du kennst ihn. Bring ihn weg. George, Vater hat die ganze Geschichte vor Gericht erzählt. Das Gericht hat ihn nicht gekannt, Anne. Er redet alles Mögliche, George. Du weißt, wie leicht ihm das Lügen fällt. Chris, ich will dich etwas fragen. Und sieh mir in die Augen, wenn du antwortest. Ja? Du kennst deinen Vater. Ich kenne ihn. Ist er ein Boss, bei dem es vorkommen kann, dass 121 Zylinderköpfe repariert und geliefert werden, ohne dass er etwas davon weiß? Ja, so ein Boss ist er. Und das soll derselbe Joe Keller sein, der nie seinen Betrieb verließ, ohne dass er überall nachgesehen hätte, ob alle Lampen ausgeschaltet waren? Derselbe Joe Keller. Derselbe Mann, der genau weiß, wie viele Minuten am Tage seine Arbeiter auf der Toilette zubringen? Derselbe Mann. Und mein Vater, dieser Hasenfuß, der sich kein Hemd allein kaufen konnte. Dieser Mann hätte so etwas auf eigene Faust getan? Auf eigene Faust! Gerade weil er so ein Hasenfuß ist, sieht es ihm auch ähnlich, dass er einem anderen die Schuld zuschiebt. Weil er nämlich nicht manns genug ist, sie selbst zu tragen. Er hat's im Gerichtssaal versucht. Dort ist's ihm nicht gelungen. Aber bei einem Narren wie du einer bist, gelingt's ihm. Du belügst dich selbst. George, was ist geschehen? Alle diese Jahre hindurch hast du den Gerichtsbeschluss akzeptiert. Warum jetzt nicht mehr? Warum hast du es die ganze Zeit geglaubt? Weil du es auch geglaubt hast. Das ist die Wahrheit, Chris. Ich habe alles geglaubt, weil ich annahm, du glaubst es auch. Aber heute habe ich es aus seinem Mund gehört. Das ist etwas ganz anderes als aus Gerichtsakten. Dein Vater hat uns alles genommen, was wir besaßen. Dagegen kann ich nichts machen. Aber das eine kann ich durchsetzen. Sie wird er nicht kriegen. N, an jedem Stück, das diese Leute haben, klebt Blut. Hol deine Sachen. Hier kann ein Mädchen wie du nicht leben. N, du glaubst das doch nicht. Chris, du weißt, dass es nicht wahr ist. Du weißt es. Was kann er dir darauf antworten? Es ist sein Vater. Warum steht dein Name nicht über der Firma? Erkläre ihr was das. Was zum Teufel hat das damit zu tun? N, warum steht da sein Name nicht? Weil ich nicht der Besitzer bin. Wer kriegt denn das Ganze, wenn Joe einmal stirbt? Mach deine Augen auf, N. Du kennst doch die beiden. Wie die aneinander hängen, wäre es doch das Erste gewesen, was sie getan hätten. G.O. Keller und Sohn. Ich bring das ins Reine. Was hast du vor? Hinaufgehen und mit deinem Vater sprechen. In 10 Minuten bringe ich dir die Antwort. Oder hast du Angst, die Antwort zu hören? Ich habe keine Angst. Ich kenne die Antwort. Aber meiner Mutter geht es nicht gut. Ich will jetzt keinen Streit hier. Lass mich zu ihm. Du fängst jetzt hier keinen Streit an. Hört auf, Kate kommt. Du sagst jetzt kein Wort davon. Ich rufe ein Taxi. Du kommst mit mir. Sag nichts von der Heirat. Sie weiß noch nichts. Du kommst mit. George, fang jetzt keinen Streit an. George! George! Hello, Kate. Oh, sie haben einen alten Mann aus dir gemacht. Du bist ja grau. Ich weiß, ich... Weißt du noch, was ich dir gesagt habe, als du fortgegangen bist? Sei bloß nicht hinter Orden her. War ich auch nicht, Kate. Die waren hinter mir her. Ach du, ihr seid einer wie der andere. Sieh ihn dir doch an. Wie hast du sagen können, es geht ihm gut? Er sieht aus wie ein Gespenst. Es geht mir wirklich gut. Mir wird übel, wenn ich dich nur ansehe. Verstehe deine Mutter nicht. Gibt sie dir nicht genug zu essen? Er hat eben keinen Appetit. Wenn ich ihn füttern würde, hätte er Appetit. Setz dich. Ich mach dir ein Sandwich. Ich habe wirklich keinen Hunger. Wahrhaftig, in Gott, es bricht mir das Herz, wenn ich sehe, was aus all den Kindern geworden ist. Wie haben wir gearbeitet und was haben wir alles geplant für euch? Und am Ende kommt ihr auch nicht weiter als wir. Du hast dich nicht verändert, Kate. Weißt du das? Keiner von uns hat sich verändert, George. Wir haben dich alle lieb. Anne, warum hast du ihm noch nicht ein Glas Saft angeboten? Hab ich getan. Oh, hast du. Dann gib's ihm doch. Nun setz dich und trink etwas. Und sieh aus wie ein Mensch. Kate, ich habe bereits Hunger. Sie könnte aus einem Gandhi einen Schwergewichtsmeister machen. Warum, um Himmels Willen, gehen wir ins Restaurant? Ich habe einen Schinken im Kühlfach und Erdbeeren und Avocados und... Eine herrliche Idee. Ich helfe dir. Anne, unser Zug geht um 8.30 Uhr. Du fährst, Anne? Nein, Mutter, sie fährt nicht. Herr Chris, wenn Sie nicht bleiben können, dann... Es handelt sich nur um George, Mutter. Er hat die Absicht. Entschuldige, Chris. Wenn du gehen willst, bringe ich dich zum Bahnhof. Bleibst aber hier, dann bitte ohne Streit, solange du hier bist. Mit wem sollte er streiten? George und wir. Wir haben doch keinen Streit miteinander. Georgie! Hello, Lachtaube! Bist du aber gewachsen, Lydia. Ja, ich bin jetzt ein großes Mädchen. Na, die hättest du heiraten sollen, George. Die würde dich füttern. Hör auf, Kate, bitte. Hast du nicht ein Kind? Ich habe sowas gehört. Da hörst du aber schlecht. 3 hat sie. Ist das wahr? 3? Ja, das ging 1, 2, 3. Du warst lange weg, George. Das wird mir allmählich klar. Frank haben sie nie eingezogen, was? Nein, er war immer ein Jahr über der Altersgrenze. Es war ganz erstaunlich. Als sie die 27-Jährigen einzogen, war Frank gerade 28. Kamen die 28-Jährigen dran, war er 29. Auf diese Weise ist er auch zur Astrologie gekommen. Es hängt alles davon ab, unter welcher Konstellation einer geboren wird. Das beweist es. Was soll das beweisen? Ach, sei nicht überklug. Der Aberglauben hat manchmal sein Gutes. Hat der Larrys Horoskop fertig, Lydia? Ich werde ihn gleich fragen. Ich gehe jetzt rüber. George, möchtest du dir meine Kinder ansehen? Ich glaube nicht, Lydia. Wie du meinst. Alles Gute, George. Danke. Dir auch. Und Frank. Sie ist hübsch geworden. Sehr hübsch. Eine Schönheit ist sie, du Dummkopf. Durch sie wird alles so freundlich hier. Ich habe dir zugeredet, dieses Mädchen zu heiraten und aus dem Krieg draußen zu bleiben. Sie lachte mir zu viel. Na, und du hast nicht genug gelacht. Während du dich über den Faschismus aufgeregt hast, hat Frank den Weg in ihr Bett gefunden. Er hat den Krieg gewonnen, der Frank. Alle Schlachten hat er gewonnen. Und jetzt hör mir mal zu, George. Hör endlich auf zu philosophieren, denk einmal an dich selbst. Wie Joe gerade gesagt hat, zieh wieder hierher. Er wird dir helfen, eine Position zu finden, und ich werde ein Mädchen für dich finden und dir zeigen, dass du noch lachen kannst. Joe? Er will mich hier haben? Ja, er hat mich gebeten, dir das zu sagen. Und ich finde, es ist eine ausgezeichnete Idee. Bestimmt. Warum musst du so tun, als würdest du uns hassen? In deinem Herzen, da ist kein Hass gegen uns, George. Ich kenne dich. Mir kannst du nichts vormachen. Ich habe deine Windeln gewechselt. Sieh mal an, wer ist denn das? Georgie! Was für eine Freude, dich wiederzusehen. Wie geht es, Joe? So, so, man wird alt. Bist du gekommen, um den Abend mit uns zu verbringen? Nein. Ich muss zurück nach New York. Ich rufe dir ein Taxi. Schade, dass du nicht bleiben kannst. Gut sieht er aus, Kate. Elend sieht er aus. Habe ich doch gerade gesagt, du siehst elend aus. Ich habe die Hosen an, aber sie verprügelt mich mit dem Hosenträger. No. Auf dem Weg hierher bin ich an deiner Fabrik vorbeigekommen. Die sieht ja wie General Motors aus. Ist es aber nicht. Du hast schließlich doch deinen Vater besucht, George? Ja, heute Morgen. Was stellst du jetzt her? Oh, von allem etwas. Schnellkochtöpfe, Einzelteile von Waschmaschinen. Wir haben jetzt einen hübschen, vielseitigen Betrieb. Wie hast du deinen Vater angetroffen? Ist er gesund? Nein, es geht ihm nicht gut, Joe. Oh, doch nicht wieder das Herz, oder? Ach, alles zusammen, Joe. Das sitzt in seiner Seele. Ja, so geht das in der Welt, George. Ein kleiner Mann macht einen Fehler und man hängt ihn an den Daumen auf. Die großen Verbrecher macht man zu Gesandten. Schade. Du hättest mir vorher sagen sollen, dass du deinen Vater besuchen willst. Ich wusste nicht, dass es dich interessiert. Es interessiert mich in gewisser Weise. George, ich möchte ihn wissen lassen, dass er von mir aus jederzeit einen Posten bei mir haben kann, wenn er will. Ich möchte, dass er das weiß. Er hasst dich aus tiefster Seele, Joe. Weißt du das nicht? Ja, ich habe mir sowas gedacht. Aber das kann sich ändern. So war Steve nie. Aber jetzt ist er so. Wenn er könnte, würde er jeden, der im Krieg Geld gemacht hat, an die Wand stellen. Es macht mich traurig zu hören, dass er sich nicht geändert hat. Solange ich ihn kenne, das sind jetzt 25 Jahre, hat er nie einen Tadel einstecken können. Du weißt das, George. Ach. Du weißt es. Allerdings sieht es nicht so aus, als ob du dich daran erinnerst. Ich meine wie damals, 1937, als wir die Werkstatt in der Flood Street hatten. Damals hätte er uns beinahe in die Luft gejagt, weil er den Heizofen 2 Tage lang ohne Wasser brennen ließ. Aber er wollte um keinen Preis zugeben, dass es seine Schuld war. Ich musste einen Mechaniker entlassen, um ihn zu decken. Du erinnerst dich doch. Ja. Ich erwähne es nur, George. Es ist nur eine von vielen Geschichten. Oder als er Frank das Geld gab, damit er es in Ölaktien anlegt. Ja, ich weiß das. Man tut gut daran, sich an diese Dinge zu erinnern, George. Wie hat er über Frank geschimpft, als dann die Aktien fielen? War das Frank schuld? Ich weiß diese Dinge. Dann erinnere dich an sie. Es gibt Leute, die könnten lieber jeden hängen sehen, als dass sie die Schuld auf sich nehmen würden. Du verstehst mich, George. Das Taxi ist unterwegs. Muss er denn schon weg? George, nimm doch den Zug um Mitternacht. Na, warum nicht? Komm mit uns zum Abendessen. Wir wollen am See unten essen. Es wäre herrlich. Was meinst du, ja? Einverstanden. Das ist dein Wort. Ich habe ein Hemd, das passt genau zu deinem Anzug. Kommt Lydia? Ich meine, Frank und Lydia, kommen die mit? Ich mache dir eine Verabredung mit einem Mädchen. Dagegen ist Lydia... Ich habe keine Verabredung nötig. Ich weiß eine, die wäre die richtige für dich. Charlotte Tanner. Ja, ruf sie doch an. Das mache ich. Geh rauf und such dir ein Hemd und einen Schlips aus, George. Ich habe mich nirgendwo zu Hause gefühlt, außer hier. Kate, du siehst so jung aus, weißt du? Du hast dich überhaupt nicht verändert. Alles wie früher. Die ganze Atmosphäre hier. Du auch, Joe. Es ist unglaublich, wie sehr du der Alte geblieben bist. Hab keine Zeit gehabt zum Kranksein. Er musste nie ins Bett. Hat ihm nie etwas gefehlt. Seit 15 Jahren. Ausgenommen die Grippe während des Krieges. Was? Na, der Grippeanfall. Damals. Während des Krieges. Ach ja, richtig. Ausgenommen diese Grippe. Die hatte ich ganz vergessen. George, sieh mich nicht so an. Er wollte ins Geschäft, aber er konnte einfach nicht. Ich dachte schon, er hätte Lungenentzündung. Warum hast du dann gesagt, dass er niemals... Ich weiß, wie nah dir die Sache geht, mein Junge. Ich werde mir das nie verzeihen. Wenn es mir möglich gewesen wäre, an diesem Tag ins Geschäft zu gehen, dann hätte ich deinem Vater verboten, diese Zylinderköpfe anzurühren. Sie hat gesagt, dass du nie krank gewesen bist. Ich habe gesagt, er war krank, George. Anne, hast du nicht gehört, erinnerst du dich an jedes Mal, wo du krank gewesen bist? An eine Lungenentzündung würde ich mich erinnern. Erst recht, wenn ich sie genau an dem Tag bekam, an dem mein Partner schadhafte Zylinderköpfe zusammenflickte. Joe, was ist an diesem Tage vorgegangen? Kate! Kate! Frank! Hast du George schon gesehen? Lydia hat mir erzählt. Ich freue mich. Kate, ich habe hier eine große Überraschung für dich. Ich habe Larrys Horoskop fertig. Das würde dich interessieren, George. Es ist wirklich wunderbar, wie er in diesen Dingen Bescheid weiß. George, das Mädchen ist am Telefon. Er hat Larrys Horoskop fertig. Kannst du dir keinen besseren Augenblick aussuchen, Frank? Der größte Mann, der je gelebt hat, glaubte an die Sterne. Hör auf und mach sie nicht verrückt mit diesem Zeug. Ist es so verrückt anzunehmen, dass es eine höhere Macht über uns gibt? Ach. Ich streite mich nicht mit dir herum. Ich teile dir einfach mit, was ich herausgefunden habe. Dein Bruder ist in diesem Augenblick am Leben, irgendwo auf der Welt. Warum soll das nicht möglich sein? Weil es Wahnsinn ist. Einen Augenblick. Ihr könnt mit dem, was ich euch jetzt sage, tun, was ihr wollt. Er soll am 25. November gestorben sein. Aber der 25. November war sein Glückstag. Mutter, hör zu! Es war ein Tag, an dem alles günstig für ihn stand. Ein Tag, an dem er hätte heiraten sollen. Man kann darüber lachen. Aber die Chancen stehen 1.000.000 zu 1, dass ein Mensch an seinem Glückstag nicht stirbt. Das ist bekannt, Chris. Das ist allgemein bekannt. Warum soll das nicht möglich sein, Chris? Warum nicht? Anne, verstehst du nicht, was ich damit sagen will? Du sollst gehen. Worauf wartest du noch? Niemand hat das Recht, dir zu sagen, dass sie gehen soll. Bitte sag dem Taxifahrer, er soll warten, ja, Frank? Gerne. Sie kommen gleich. Sie bleibt hier, Mutter. Sie hat gesagt, er war nie krank. Ihr habt mich falsch verstanden, Chris. Er hat unserem Vater einfach den Auftrag gegeben, Piloten umzubringen. Er selbst hat sich im Bett verkrochen. Anne. Ich habe deinen Koffer gepackt. Du brauchst nur noch abzuschließen. Ich schließe nichts ab. Chris hat mich eingeladen und ich bleibe, bis er mir sagt, ich soll gehen. Aber wenn doch Larry... Kein Wort mehr von Larry und der ganzen Geschichte. Kein Wort mehr, solange ich hier bin. Und jetzt geh, George. Sag du es. Ich will, dass du es mir sagst, Anne. Geh, George. Ich begleite dich zum Wagen. Versteh mich nicht falsch, Georgie. Bitte versteh mich nicht falsch. Was willst du damit sagen? Du hättest ihren Koffer gepackt. Wie kannst du das wagen? Chris, sie gehört nicht hierher. Dann gehöre ich auch nicht hierher. Sie ist Larrys Mädchen. Und ich bin Larrys Bruder und er ist tot und ich heirate sein Mädchen. Das wird nie geschehen. Niemals. Hast du den Verstand verloren, Kate? Du hast gar nichts zu sagen. Ich habe eine ganze Menge zu sagen. 3,5 Jahre redest du da hier wie eine Irrsinnige. Nichts, gar nichts hast du zu sagen. Jetzt spreche ich. Er kommt zurück. Und wir alle müssen auf ihn warten. Wie lange noch? Bis er da ist. Und wenn wir für immer warten müssen. Bis er da ist. Mutter. Ich heirate... Ich habe dir nie in meinem Leben Nein gesagt. Jetzt sage ich Nein. Sonst wirst du nie zugeben, dass er von uns gegangen ist. Ich werde es niemals zugeben. Und du auch nicht. Für mich ist er gegangen, schon lange. Dann muss auch dein Vater gehen. Sie ist nicht bei Verstand. Dein Bruder lebt, Chris. Denn wenn er tot wäre, hätte dein Vater ihn getötet. Gott lässt es nicht zu, dass sein Vater seinen Sohn tötet. Begreifst du jetzt? Begreifst du? Sie ist nicht bei Sinnen. Also, du hast es getan. Er hat nie eine P-40 geflogen. Aber die anderen... Sie ist verrückt. Vater, hast du es getan? Er flog keine P-40, was willst du? Du hast es also getan. Die anderen hast du... Zum Teufel, was ist los mit dir? Was hast du nur? Wie konntest du so etwas tun? Was hast du nur? Vater... Vater, du hast 21 Männer getötet. Wieso getötet? Ermordet! Ich habe niemanden getötet. Dann erklär es mir! Erklär es mir, oder ich reiß dich in Stücke! Nein, Chris, nein! Ich will wissen, was du getan hast. Du hattest 121 schadhafte Zylinderköpfe. Also was hast du getan? Wenn du mich an den Galgen bringen willst, ich warte auf deine Antwort. Gott im Himmel, antworte! Junge, was konnte ich denn tun? Ich war drin im Geschäft. Ein Mann ist drin im Geschäft. 121 schadhafte Teile und du bist raus aus dem Geschäft. Du hast ein Verfahren entwickelt, das Verfahren funktioniert nicht und du bist draußen. Du weißt nicht, wie du es in Gang bringen sollst. Dein Produkt taugt nichts und du bist wieder draußen. Sie zerreißen die Kontrakte. Was liegt denn schon dran? 40 Jahre stecken in so einem Betrieb und sie erledigen dich in 5 Minuten. Was sollte ich tun? Zulassen, dass sie mir 40 Jahre meines Lebens nehmen, dass sie mein Leben kaputt machen? Ich habe nie geglaubt, sie würden die Teile verwenden. Ich schwöre es bei Gott. Ich dachte, sie würden sie ausscheiden, bevor irgendjemand damit losfliegen würde. Warum hast du sie dann geliefert? Ich rechnete damit, dass das Verfahren wieder funktionieren würde, bevor sie es herausfinden. Dann hätte ich ihnen klar gemacht, dass sie mich brauchen und sie hätten darüber hinweggesehen. Aber Wochen vergingen, ohne dass eine Beschwerde kam. Ich wollte sie schon darauf aufmerksam machen. Warum hast du das nicht getan? Es war zu spät. Die Zeitung... Chris, es stand auf der ersten Seite, 21 Flugzeuge abgestürzt. Es war zu spät. Sie holten mich aus dem Betrieb mit Handschellen. Was konnte ich da noch tun? Chris, Ich habe es für dich getan. Für dich habe ich dieses Risiko auf mich genommen. Ich bin 61 Jahre alt. Wann hätte ich noch einmal eine Chance gehabt, etwas für dich zu tun? Mit 61 Jahren kriegst du keine Chance mehr, oder? Und du hast gewusst, dass die Maschinen einen Flug nicht überstehen würden. Das habe ich nicht gesagt. Du wolltest sie doch warnen. Aber das heißt doch nicht... Das heißt, du wusstest, sie würden abstürzen. Das heißt es nicht. Dann hast du gedacht, sie würden abstürzen. Ich fürchtete es. Vielleicht. Du fürchtetest, vielleicht würden sie abstürzen. Gott im Himmel, was für ein Mensch bist du? Das Leben der jungen Leute da oben in der Luft hing von diesen Maschinenteilen ab. Das hast du gewusst. Das Geschäft, Chris, das Geschäft. Ich habe es für dich getan. Für mich? Wo lebst du? Wo kommst du her? Für mich? Ich stand jeden Tag dem Tod gegenüber und du brachtest mir meine Leute um. Für mich? Zum Teufel, was glaubtest du, woran ich gedacht habe? An das verdammte Geschäft? Ist das alles, woran du denken kannst? Das Geschäft? Ist das die Welt? Das Geschäft? Was willst du damit sagen? Du hast es für mich getan. Was für eine Kreatur bist du? Nicht einmal ein Tier bist du. Kein Tier tötet seinesgleichen. Was bist du? Was soll ich mit dir machen? Was soll ich bloß tun? Was soll ich bloß tun, lieber Gott? Was soll ich bloß tun? Chris. Chris. Irgendwas Neues, Kate? Nein. Nichts, Jim. Sie können nicht die ganze Nacht aufbleiben, Kate. Warum gehen Sie nicht zu Bett? Ich warte auf Chris. Machen Sie sich keine Sorgen um mich, Jim. Mir ist nichts. Aber es ist fast 2 Uhr morgens. Ich kann nicht schlafen. Was ist denn vorgefallen? Er hat Streit gehabt mit Joe. Dann hat er sich ins Auto gesetzt und ist weggefahren. Einen Streit? Worüber? Einen Streit eben. Joe, er hat wie ein Kind geweint. Wegen N? Nein, nicht wegen N. Sie ist nicht aus dem Zimmer gekommen, seit Chris weg ist. Was hat Joe getan? Hat er es ihm gesagt? Was gesagt? Keine Angst, Kate. Ich weiß alles. Ich habe es immer gewusst. Woher? Es ist mir schon lange klar geworden. Ich hatte immer den Eindruck, dass auch Chris... Ich ahnte nicht, dass es ein solcher Schlag für ihn sein würde. Chris kann mit so einer Sache nicht fertig werden. Dazu gehört ein besonderes Talent. Ein Talent zum Lügen. Sie haben es. Und ich habe es. Er nicht. Wollen Sie damit sagen, dass er nicht zurückkommt? Nein, nein, er kommt wieder. Wir kommen alle wieder, Kate. Solche kleine Privatrevolutionen laufen sich immer tot. Sie enden jedes Mal mit einem Kompromiss. Jedes Mal auf andere Weise. Ich habe das Gefühl, dass er im Park ist. Ich werde mal nachsehen. Was wollte der Jim hier? Ich mag nicht, wenn er sich überall einmischt. Er weiß alles. Woher? Er hat es längst erraten. Das gefällt mir nicht. Joe, sei auf der Hut. Diese Sache ist für dich noch nicht zu Ende. Was tut N da oben? Sie kommt nicht raus aus dem Zimmer. Woher soll ich wissen, was sie tut? Sie weiß doch nichts, oder? Sie hat gesehen, wie Chris weggelaufen ist. Das eine kommt zum anderen. Sie kann sich das leicht zusammenreimen. Vielleicht... Sollte ich mit ihr reden? Frag nicht mich, Joe. Wen sonst soll ich fragen? Bin ich vielleicht ein Fremder? Ich hab geglaubt, ich hätte eine Familie. Was ist los mit meiner Familie? Du hast eine Familie, ja. Ich will nur sagen, ich habe nicht mehr die Kraft zum Denken. Du hast nicht die Kraft. Immer wenn es darauf ankommt, hast du keine Kraft. Joe, du tust, was du schon immer getan hast. Dein Leben lang. Immer wenn du in Schwierigkeiten gerätst, schreist du mich an und bildest dir ein, dass es damit getan ist. Also... Was soll ich machen? Joe, ich habe mir Folgendes überlegt. Wenn Chris zurückkommt... Was soll das heißen, wenn? Er kommt zurück. Ich denke, wenn du dich mit ihm zusammensetzt und ihm erklärst, was in dir vorgeht. Ich meine, Du solltest ihm klar machen, dass du weißt, was für eine schreckliche Sache du getan hast. Ich glaube, wenn er sieht, dass du begreifst, was du getan hast, verstehst du? Was wäre damit erreicht? Ich meine, wenn du ihm sagst, dass du bereit bist, den Preis dafür zu zahlen. Was für einen Preis? Sag ihm, dass du bereit bist, ins Gefängnis zu gehen. Du brauchst ja nicht wirklich zu gehen. Er würde das nie von dir verlangen, aber wenn du ihm sagen würdest, dass du entschlossen bist, es zu tun, wenn er fühlte, dass du dafür bezahlen willst, dann wird er dir vielleicht verzeihen. Er mir verzeihen? Was verzeihen? Joe, du weißt genau, was ich meine. Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Du wolltest Geld, also habe ich Geld gemacht. Wofür soll ich um Verzeihung bitten? Du wolltest doch, dass ich Geld mache, oder? Aber nicht auf diese Weise. Glaubst du, ich wollte es auf diese Weise? Als ob es dabei auf das Wollen ankäme. Ich habe euch verwöhnt, euch beide. Ich hätte ihn vor die Tür setzen sollen, als er 10 Jahre alt war, so wie man es mit mir gemacht hat. Ich hätte ihn zwingen sollen, sich seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Dann wüsste er, wie man einen Dollar macht in dieser Welt. Verzeihen, er mir. Ich könnte am Tag von einem Vierteldollar leben, aber ich habe eine Familie. Joe, dass du es für deine Familie getan hast, ist keine Entschuldigung. Das ist eine Entschuldigung. Für ihn gibt es Dinge, die wichtiger sind als die Familie. Nichts ist wichtiger. Für ihn ja. Er könnte alles tun und ich würde ihm alles verzeihen, weil er mein Sohn ist. Weil ich sein Vater bin und er mein Sohn ist. Joe, ich sage dir doch... Nichts ist wichtiger als das. Und das wirst du ihm sagen, hörst du? Ich bin sein Vater und er ist mein Sohn. Und wenn es etwas gibt, das wichtiger ist als das, dann schieße ich mir eine Kugel in den Kopf. Ach, hör auf! Jetzt weißt du, was du ihm zu sagen hast. Joe. Joe, bitte. Du kommst schon durch. Es wird nichts passieren. Für dich, Kate. Für euch beide habe ich gelebt. Für sonst nichts. Ich weiß, Liebe. Ich weiß. Warum geht ihr nicht zu Bett? Ich sag euch Bescheid, wenn Chris kommt. Ich möchte euch etwas sagen. Ich werde nichts unternehmen. Aber du musst etwas für mich tun, Kate. Du bist dafür verantwortlich, dass Chris sich schuldig fühlt, wenn er mit mir zusammen ist. Ob es deine Absicht gewesen ist oder nicht. Ich möchte, dass du ihm sagst, dass Larry tot ist. Und dass du es weißt. Verstehst du mich? Ich gehe nicht allein von hier fort. Ich kann so nicht mehr leben. Ich verspreche dir dafür, dass diese Sache beigelegt wird. Wir gehen fort und alles ist erledigt. Ich weiß, was ich von dir verlange, Kate. Du hast 2 Söhne gehabt. Jetzt hast du nur noch einen. Du musst es ihm sagen. Und du musst es ihm so sagen, dass er sieht, es ist deine Überzeugung. Liebe, wenn der Junge wirklich tot wäre, dann hinge es nicht von mir ab, dass Chris es glaubt. Kate, Larry ist tot. Kein Wort mehr. Ich sagte, er ist tot. Ich weiß es. Er ist am 25. November über der chinesischen Küste abgestürzt. Seine Maschine hat nicht versagt. Aber er ist gestorben. Ich weiß es. Wie ist er gestorben? Du lügst. Wenn du es weißt, dann sag mir, wie er gestorben ist. Ich habe ihn geliebt. Du weißt, dass ich ihn geliebt habe. Würde ich je an einen anderen Mann gedacht haben, wenn ich es nicht sicher wüsste? Das muss dir genügen. Was muss mir genügen? Was redest du da? Du tust mir weh. Was redest du? Joe, geh bitte ins Haus. Sag mir Bescheid, wenn Chris kommt. Was hast du da? Einen Brief? Ich möchte vorher etwas klarstellen. Als ich herkam, hatte ich keine Ahnung davon, dass Joe... Ich hatte nichts gegen ihn. Oder gegen dich. Ich kam und wollte heiraten. Ich hoffte... Ich habe diesen Brief also nicht mitgebracht, um dir weh zu tun. Ich wollte ihn nur zeigen, wenn es keine andere Möglichkeit gab, dir über Larry Gewissheit zu geben. Larry? Gib her! Er schrieb mir kurz bevor er... Ich will dir nicht wehtun, Kate. Aber du zwingst mich dazu, vergiss das nicht. Ich bin so einsam gewesen, Kate. Ich kann nicht allein von hier wegfahren. Oh mein Gott. Nein. Nein. Oh nein. Kate. Bitte, Kate. Bitte. Nein, mein Gott, nein. Nein. Kate. Kate, es tut mir leid. Es tut mir so leid. Was geht hier vor? Wo warst du? Ich bin etwas herumgelaufen. Ich dachte, du bist nicht mehr hier. Wohin sollte ich denn gehen? Ich wüsste nicht, wohin. Wo ist Vater? Er hat sich hingelegt. Ich will euch sagen, was noch zu sagen ist. Mutter, ich gehe fort. In Cleveland gibt's ein paar Firmen. Ich denke, ich werde schon unterkommen. Ich meine, ich gehe für immer fort. Anne, ich weiß, was du denkst. Du hast recht, ich bin ein Feigling. Man hat mich in diesem Haus dazu gemacht. Ich hatte meinen Vater im Verdacht und habe es dabei bewenden lassen. Wenn ich an dem Abend, als ich aus dem Krieg nach Haus kam, gewusst hätte, was ich heute weiß, er stünde längst vor dem Untersuchungsrichter. Ich selbst hätte ihn dorthin gebracht. Wenn ich ihn jetzt ansehe, kann ich nur weinen. Das ist alles, was ich noch kann. Was willst du damit sagen? Was könntest du anderes tun? Ihn einsperren lassen. Ich müsste ihn ins Zuchthaus bringen, wenn ich ein anständiger Mensch wäre. Aber ich bin jetzt wie jeder andere auch. Praktisch, vernünftig. Ihr habt einen vernünftigen Menschen aus mir gemacht. Aber das muss man doch sein. Ich bin jetzt ein vernünftiger Mensch, aber ich spuck vor mir aus. Ich gehe fort noch heute. Ich gehe mit dir. Nein, nein. Chris, ich verlange nicht, dass du etwas gegen deinen Vater unternimmst. Doch, du verlangst es. Ich schwöre, ich werde es nie von dir verlangen. Innerlich wirst du es immer tun. Dann tu, was du tun musst. Was muss ich tun? Was kann ich tun? Die ganze Nacht habe ich nach einem Grund gesucht, der ihn dazu bewegen könnte, dass er es auf sich nimmt. Es gibt einen Grund. Was für einen? Wenn ich ihn hinter Schloss und Riegel bringe, wecke ich damit die Toten wieder auf? Wozu sonst sollte ich es tun? Unser Land ist das Land der großen Hunde. Hier liebst du einen Menschen nicht, hier frisst du ihn auf. Das ist der Grundsatz hier, der einzige, nach dem wir leben. Zufälligerweise sind diesmal ein paar Leute dabei draufgegangen. Na schön. Die Welt ist nun mal so. Warum soll ich ihn dafür verantwortlich machen? Was hat das für einen Sinn? Kate, du weißt, was er zu tun hat. Sag es ihm. Lass ihn fortgehen. Nein, ich lasse ihn nicht so gehen. Du wirst ihm sagen, was er zu tun hat. Anne. Dann werde ich es ihm sagen. Ich möchte mit dir reden, Chris. Ich hab dir nichts zu sagen. Ich will mit dir reden. Lass mich los, Vater. Was ist mit dir? Hast du zu viel Geld? Macht dir das Kopfzerbrechen? Das macht mir Kopfzerbrechen, ja. Wenn du es nicht brauchen kannst, dann wirf es weg. Wenn Dreck dran klebt, dann steck's in den Ofen. Es ist dein Geld, nicht meins. Ich bin ein toter Mann, ein alter toter Mann. Mir gehört nichts mehr. Also, was willst du? Es geht nicht darum, was ich will, sondern was du willst. Und was soll ich deiner Meinung nach wollen? Ins Zuchthaus? Soll ich ins Zuchthaus gehen? Willst du das? Wenn du das willst, sag es! Wenn ich wirklich dahin gehöre, dann spreche es aus. Na und? Warum kannst du es mir nicht sagen? Du hast mir doch schon genug gesagt. Warum nicht auch das? Ich will dir sagen, warum du es nicht über die Lippen bringst. Weil du weißt, dass ich nicht dahin gehöre. Du weißt es genau. Wer hat umsonst gearbeitet in diesem Krieg? Wenn die anderen umsonst arbeiten, will ich auch umsonst arbeiten. Haben die Leute in Detroit eine Kanone geliefert oder einen Lastwagen, ehe sie das Geld dafür eingesteckt haben? Nennst du das sauber? Ich nenne das Dallas und Zenz. Krieg und Frieden, das sind Dallas und Zenz. Was ist daran sauber? Wenn ich ins Zuchthaus gehöre, dann gehört das ganze Land ins Loch. Deshalb bringst du es nicht über die Lippen. Genau deshalb. Also, warum bin ich dann schlecht? Ich weiß, du bist nicht schlechter als die meisten anderen. Aber ich hatte mir eingebildet, du wärst besser. Ich habe in dir nie irgendjemanden gesehen. Ich habe in dir meinen Vater gesehen. Und das kann ich nicht mehr. Ich kann mir selbst nicht mehr in die Augen sehen. Er muss das lesen. Chris, diesen Brief schrieb mir Larry an dem Tag, als er starb. Larry. Chris. Chris, der Brief ist nicht für dich bestimmt. Joe, geh. Was sagt sie da? Larry? Geh, Joe, geh. Bitte nicht, Chris. Sag es ihm nicht. 3,5 Jahre. Gerede, nichts als Gerede. Hier steht, wie er gestorben ist. Jetzt sag mir, wo du hingehörst. Chris, ein Mensch kann nicht Jesus Christus sein in dieser Welt. Ach, die Welt, die alte Geschichte, ich kann den ganzen Quatsch auswendig. Hör dir das an und dann sag mir, wie ein Mensch sein muss. Meine geliebte Anne, hörst du zu? Das schrieb er an dem Tag, als er starb. Larry. Hör zu und jammere nicht. Meine geliebte Anne, es ist mir nicht möglich, Worte zu finden für das, was ich fühle, aber ich muss dir etwas sagen. Gestern erhielten wir einen Stoß Zeitungen aus den Vereinigten Staaten und ich las darin den Bericht über meinen Vater und über die Verurteilung deines Vaters. Wie soll ich es ausdrücken? Ich kann dir nicht sagen, was ich fühle. Ich kann nicht mehr weiterleben. Die letzte Nacht bin ich 20 Minuten um den Flugplatz gekreist, bevor ich mich dazu entschließen konnte, zu landen. Wie konnte er das nur tun? Tag für Tag kehren 3 oder 4 von unseren Leuten nicht zurück und er sitzt da hinten und macht Geschäfte. Wie soll ich dir erklären, was in mir vorgeht? Ich kann keinem Menschen mehr in die Augen sehen. In ein paar Minuten steige ich ins Flugzeug. Wahrscheinlich wird man mich als vermisst melden. Für diesen Fall möchte ich dich wissen lassen, dass du nicht mehr auf mich warten sollst. Ann, ich sag dir, wenn er mir in diesem Augenblick in den Weg käme, ich wäre fähig, ihn umzubringen. Ist dir klar, was dieser Brief bedeutet? Ich glaube. Hol den Wagen. Ich will mir nur die Jacke ansehen. Warum willst du jetzt fort? Ich fühle mich wohler, wenn ich jetzt gehe. Auch Larry war dein Sohn. Er hätte niemals verlangt, dass du das tust. Was will er mir sonst mit diesem Brief sagen, wenn nicht das? Er war mein Sohn. Ja. Aber ich glaube, für ihn waren sie alle meine Söhne. Und ich denke, sie waren es. Ja, sie waren es. Ich bin gleich wieder unten. Du wirst ihn nicht mitnehmen. Doch, ich nehme ihn mit. Du hast es jetzt in der Hand. Wenn du ihm sagst, er soll bleiben, dann bleibt er hier. Geh, sag es ihm. Niemand kann ihn jetzt noch zurückhalten. Du kannst es. Wie lange soll er im Zuchthaus sein? Willst du ihn umbringen? Ich dachte, du hast das hier gelesen. Der Krieg ist aus. Hast du noch nichts davon gehört? Der Krieg ist aus. Es hilft nichts, wenn es einem nur leid tut. Larry hat sich nicht getötet, damit es dir und Vater leid tut. Was bleibt uns sonst übrig? Ihr könnt bessere Menschen werden. Ihr könnt begreifen, ein für alle Mal, dass da draußen eine ganze Welt voller Menschen ist. Und dass ihr dafür verantwortlich seid. Und falls ihr es nicht wisst, ihr habt euren eigenen Sohn weggeworfen. Darum ist er gestorben. Joe. Joe. Joe. Joe. Mutter. Das habe ich nicht. Nein, Junge. Es ist nicht deine Schuld. Vergiss jetzt. Lebe. Lebe. Das war der 2. Teil des Hörspiels Alle meine Söhne von Arthur Miller. Sie hörten Hans-Ernst Jäger als Joe Keller, Marianne Simson als seine Frau Kate und Amido Hoffmann als ihr Sohn Chris. Maria Magdalena Thiesing als Andiva, Klaus W. Leonard als ihr Bruder George und viele andere mehr. Aus dem Amerikanischen von Berthold Viertel, Hörspielfassung und Regie Amido Hoffmann, eine Produktion von SRF aus dem Jahr 1969.